Warum sind die Feste der seligsten Jungfrau Maria, der Engel und der Heiligen eingesetzt worden? Erstens zur Erinnerung an die Gnaden, welche ihnen Gott erwiesen hat und um damit Gott für seine Güte zu danken. Das, was die Heiligen haben, kommt von Gott natürlich, ihre Gnadenvorzüge, wo sollen sonst herkommen? Zweitens, damit wir sie verehren, ihre Beispiele nachahmen und von ihren Fürbitten unterstützt werden. Die Heiligenverehrung insgesamt überhaupt und vor allem dann eben viele, viele Feste der Heiligen.